8. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Dina. Praktisches Kochbuch für die Deutschen in Amerika von Henriette Davidis. 71. Schlesischer Stollen. Man macht von 3,5 Pfund Mehl mit 1,5 Quart lauwarmer Milch, 8 Eidottern, gut 2 Unzen Hefe und gut 1,5 Unzen Salz einen Teig, den man im Warmen aufgehen lässt, arbeitet dann stark 1,5 Quart abgeklärte Butter, 1,5 Pfund ausgesteinte Rosinen, 1/4 Pfund Zucker, gut 6 Unzen gröblich gestoßene Mandeln, noch 1 Esslöffel Hefe und abgeriebene Zitronenschale durch den Teig und lässt ihn nochmals aufgehen. Dann formt man ihn zu einem langen Brot, macht mit dem Messer auf der Oberfläche der Länge nach 2 zackige Streifen, streicht reichlich geschmolzene Butter darüber, backt ihn bei 34 Grad Fahrenheit 1/2 bis 3/4 Stunde oder schickt ihn zum Bäcker in den Ofen. 119. Gebrannte Mandeln. 1 Pfund mit einem Tuche abgeriebene, nicht abgeschälte Mandeln, 1 Pfund Zucker, nach Belieben 1/8 Unze Zimmet. Den Zucker tunkt man in Wasser und kocht ihn in einer kleinen messingen Kasserolle bis zur folgenden Probe. Man hält eine Gabel hinein, nimmt sie heraus und bläst dagegen. Wenn der Zucker in Blasen davon fliegt, so ist er gut. Und es werden dann die Mandeln hineingeschüttet, die man beständig mit einem eisernen Spaten rührt, bis sie den Zucker aufgenommen haben. Dann setzt man den Topf vom Feuer und rührt sie fortwährend, bis sie trocken geworden sind, wo man dann den Topf wieder aufs Feuer setzt und die Mandeln rührt, bis sie glänzen. Nun schüttet man sie auf eine flache Schüssel, mischt noch heiß den Zimmet durch und pflückt sie voneinander. 131. Baseler Lebkuchen. Stark 1/2 Quart Honig, welcher wenigstens 1 Jahr alt sein muss, 2/3 Pfund Mehl, 1 Pfund 6 Unzen Zucker, 7 Unzen ungeschälte Mandeln, ebenso viel Pomeranzenschale, desgleichen Zitronat und Schale von 2 Zitronen, dies alles gröblich geschnitten, 1/2 Unzen Zimmet, 1/4 Unze Nelken, 2 Teelöffel Muskatblüte, 1 Unze gereinigte Pottasche, 1 Glas Kirschwasser. Honig und Zucker werden aufs Feuer gesetzt, wenn es steigt, die grob geschnittenen Mandeln eine gute Weile darin geröstet, dann vom Feuer genommen, wird das sämtliche Gewürz hinzugefügt und, etwas abgekühlt, die Pottasche durchgerührt. Nachdem kommt das Kirschwasser und zuletzt das Mehl hinzu. Man rollt den Teig, solange er noch warm ist, 2 Messerrücken dick aus, schneidet ihn in länglich viereckige Stücke, legt sie dicht zusammen auf ein mit Mehl bestäubtes Blech und lässt sie über Nacht liegen. Dann backt man die Lebkuchen bei gelinder Hitze. Die Hitze nach dem Brot in einem Bäckerofen ist eine geeignete. Noch heiß werden sie mit einem Messer in länglich viereckige Stückchen geschnitten und nachdem sie kalt geworden, voneinander gebrochen. Zum Guss läutert man Zucker, lässt ihn kochen, bis er Faden zieht und bestreicht damit die Kuchen. Ende von Praktisches Kochbuch für die Deutschen in Amerika.